SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Und auch wenn es hier im Grossraum Zürich aktuell schüttet hat, wie aus Köbeln, ich habe gleich eine sonnengedrängte und wunderbar sommerliche Sounds und generell mitgebracht. Und zwar von einem Ort, ja eigentlich aus dem hohen Norden, aus Helsinki, und zwar vom Jotto. Und der Jotto hat kürzlich in einem Interview gesagt, seit er als DJ so erfolgreich und eben weltweit unterwegs ist, genießt er das richtig. Ja, nicht nur der DJ-Job, sondern naja, gerade im Winter haben sie halt in Helsinki nicht allzu viel Sonne. Und so hat er natürlich dann auch gerade unterwegs seine brandneue Scheibe Radiate and Aura produziert. Und die tun super sommerlich. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist SRF Virus. Ich bin der Mental X. Ich reise mit dir die nächsten 3 Stunden ins Wochenende. Schön, reise ich mit. Viel Spass. alle Labels, alle Produzenten, die jetzt jahrelang Deep House Fahnen in die Luft gehabt haben, setzen jetzt auf das neu kreierte, naja, neu kreierte Genre Melodic Techno und Melodic House. Gut, man kann es natürlich auch als Deep Trance oder Progressive House bezeichnen, aber jede Generation braucht natürlich ihre eigene Schublade. Und wenn es dann noch so guter Sound ist, hier wie von den beiden Italienern von Katzen, dann dürfen sie das auch ruhig so benennen. Das ist ihre neue Scheibe Matto. Und gerade das nächste, der Gadi Mitrani, und zwar mit Impromptu. We'll be right back.

aber was noch viel mehr zählt, dass es eigentlich wunderbar ist. Und da kommt Daria Lando aus Tel Aviv. Und ja, es ist natürlich schon sehr regional und kompakt. Eben alles, was so aus dem Grossraum Tel Aviv kommt, tönt musikalisch sehr deep, sehr sphärisch. Wir kennen das natürlich von den verschiedenen Guys namens Guy Mansour, Guy Gerb oder Guy J. Und eben auch der Ariel Lander. Das ist seine brandneue Scheibe. Ich glaube, sie kommt auf Sattbeats im Hörn und Cataneo, sein Label raus und heisst dort sie Indigo. denk mal, das ist genau so eine Scheibe, wo man diesen Sommer noch ab und zu erwerben kann. Sei es in irgendeinem undergroundigen Club oder auch natürlich, je nachdem, an einer Open-Air-Party. Und zwar ist das von DJ Angelo Stück, heisst Black Sheep, ist jetzt diese Woche rausgekommen und hat schon wochenlangen Support quer durch alle Lager der Elektronika. Monika Kruse spielt das Teil zum Beispiel auf und ab, aber natürlich auch ein John Digweed oder ein Guy Mansour. Absolut hot. Angelo mit Electric Sheep. stark, was Underworld-esque ist, oder? Naja, okay. Very British halt, und zwar von Decipher. Da hat sie die erste große Club-Hit gehabt, 1995, und zwar mit dem Originalmix, eben, oder mit dem Erstausgabe von Phoenix. Der Track ist dann so als ein Jahr immer wieder mal released worden. Das hier ist Decipher, wenn er 2018 gewinnt. Und das macht er richtig gut. Zum zweiten Mal heute oben mit dabei, mit Radikal. ist Freitag oben. Es ist 10 vor 8 Uhr. Du hörst SRF 4 aus. Ich bin der Mentlix. Und ich bin seit langer Zeit für dich jeweils am Wochenende für die elektronische urbane Clubmusik hier. Im Studio live hinter den Turntables im Studio am umeinander shaken. Und dir natürlich auch darauf hinzuweisen, dass du den Podcast kannst gratis downloaden. Und zwar ab Melfi sollte der gratis parat schlagen. Du gehst auf srf.ch/mentlix oder du gehst wahlweise, kannst auch natürlich auf iTunes den Podcast abonnieren oder zu guter Letzt natürlich noch auf der SRF Virus App als Stream. Heute so habe ich die Episode genannt Radiate and Aura. Stell dir die brandneue Scheibe vom Jotto vor. Ein Track, den hast du gehört, den habe ich schon reingebaut. Es folgt zwei weitere und dann noch brandneu Sounds aus Avignon, sehr technoid, geht der Akumen zur Sache und natürlich der Vorzeige Brasilianer, nämlich der André Sobota. für ein Druck, was für eine Produktion, oder? Das ist eben der Brasilianer, der André Sobota. Als regelmäßiger Zuhörer von mir sollte der Name natürlich bestens bekannt sein. Falls nicht, steht der Feature online. Kannst du auf srf.ch/mentalx. Das ist der Missing Line vom André Sobota. Als Co-Produzent und ein Remixer ist hier der José Pablo Torres dafür verantwortlich. den Namen Maidan wahrgenommen, habe ich vor etwa 2 Jahren. Da hat er nämlich zusammen mit dem Israeli, mit dem Lonia, wirklich eine fantastische Nummer auf Satbeats gemacht. Aber der Maidan ist nicht nur im Duo absolut geil, sondern auch auf Solo-Pfad. Und das beweist er hier, dass seine kommende Scheibe heissen tut sie Away. So, hast du eine angenehme Woche gehabt, oder? Ich hoffe, zumindest gut. Wettertechnisch war es sehr, sehr durchwachsen gewesen, was mir einfach extrem schräg reingefahren ist, irgendwie, wo in Basel jetzt oben los war. Die Sonne, komme ich hier in Zürich an und naja, eben alles andere als sonnig. Aber ich probiere das ein bisschen zu wettmachen mit einem brandneuen, sonnenbedrängten und frischen Sound. Ich bin der Mensch, legst du los, ist SRF Virus. Und Hintergrundinfos, Playlisten und der Podcast zum gratis Downloaden bekommst du A via iTunes oder B auf der SRF-Seite namens srf.ch/mentalx. Schönes Wochenende.

Virus. Essential Tune. Lang hat er sich Zeit gelassen, aber jetzt ist er wieder da und juhui, juhui, hat er Otto Yippie-Brutua, so heisst er. Er gefunden es wahrscheinlich, okay, das ist für viele Menschen ein bisschen kompliziert und nennen wir uns doch einfach ein Jotto. Und was der Typ produziert, also wird einfach riesig, riesig groß. Das hier ist seine brandneue Scheibe, natürlich auf an Juno Deep, seinem Haus, ein Label, und zwar ein Radiate. this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Aus Deutschland, nein, er kommt aus dem südfranzösischen Avignon. Und als technoaffiner Mensch weiß, was natürlich jetzt kommt. Mein dritter Essential Tune im Mix heute zu oben, der kommt vom Akumen. Er hat in Avignon ein äußerst erfolgreiches Label namens Time Has Changed dort. Oder das Label nutzt er vor allem als Plattform und ein Sprungbrett von inzwischen sehr populären Techno-DJs, wie zum Beispiel Timid Boy. Aber hin und wieder legt er auch selber die Hand an und geht ins Studio an die Regeln. Und das da ist ein paar Kumen, sein brandneuer Track namens Gagnon. endlich wieder mal eine neue Scheibe von Roberto Treisler. Länger ist es jetzt ruhig gewesen um das Slowen, aber jetzt meldet er sich zurück, und zwar mit einem Remake von seinem, ja, kannst du sagen, Techno-Klassiker namens Long Lost Memories. So ähnlicher Sound, sehr technoid, sehr hypnotisch, bekommst du am Morgen oben, zum Beispiel im Hive Club. Okay, wenn natürlich der Chris Liebing aus Deutschland wieder einmal als Gast dort ist, dann ist das noch für seine Verhältnisse relativ sanft. Also er kann dann schon extrem kräftig werden. Aber ich finde ihn richtig cool, ist halt sehr energetisch und hat halt wirklich auch so ein bisschen das Gespür für ja, die neue Art von Techno. Ich meine, wer hört heute noch so den klassischen Deep House Sound oder der 90er Jahre Oldschool Garage Sound, der ist einfach im Moment total passé. The Kids Want a Techno. Und da haben wir was von Roberto Treisler. Mehr Party-Tipps gibt es in 10 Minuten in meiner Club Selections. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, der Podcast vom gratis Downloaden und natürlich auch Playlist und vieles mehr findest du auf srf.ch/mentlix. Der Podcast bekommst du natürlich auch auf der SRF Virus App und auf iTunes. We'll be right back. aber er hat schon eine wahnsinnige Aura um sich herum. Der Chris Liebig ist am Morgen oben wieder mal im Club Lunch. Was genau, wie, wo und wenn passiert, für das habe ich meine eigene feine kleine Rubrik. SRF Virus Mental X Club Selection. Ja, der Chris Liebing. Angefangen hat er ja so als Support und Warm-up DJ beim Papa Sven Wed im Omen-Club, damals eben noch in Frankfurt. Und wo er dann als DJ hätte mal müssen einspringen im legendären Berliner Tresor-Club für den Oliver Bonzio. Ab dann ist er zum absoluten Superstar-DJ mutiert. Genau im richtigen Moment, am richtigen Ort und der richtige Ort zum dir. Chris Liebing wieder mal live hineinziehen, wäre morgen so bei einem Hive-Club in Zürich. Aber wir können natürlich auch noch in Luzern in Ausgang. Dort haben wir ja den berühmt-berüchtigten Rock-Techno-Tempel. Morgen so bei mit Kaiser Disco und einem lokalen Matador im Kainz. Stoß eher so ein bisschen auf, naja, sagen wir mal so, melodische Tech-House-Sound, dann musst du morgen oben am Samstag in Basel ins Nordstand. Jan Blomqvist ist wieder einmal in der Schweiz. Unterstützung bekommt er von Guti und dem Amerikaner im Berus. Möchtest du eher ein bisschen technoideren Sound, kannst du morgen oben alternativ natürlich auch noch im Single Club, ebenfalls in Basel, morgen oben mit dem Tapesh und dem Bon. wenn's New Yorker Tech House Label Iconics so weitermacht, dann mausert sich sicher noch zum einen meiner absoluten Lieblingslabel. Also gerade die letzten 4 Releases, die sind wirklich grandios gesehen. Da haben wir ja einmal gehabt, den Gabriel Ananda, dann haben wir noch einen Mon Remix gehabt, gerade in der letzten Woche. Ist der Paul Hayes der Dank dran gewesen. Und diesmal ist der Alex Orion. Der kommt, wie man sich schon bedenken kann, aus Irland. Und das hier ist seine neue Scheibe Lynn. Ist schnell gegangen? Gerade nach der Sendung findest du Playlist und Podcast zum Downloaden auf srf.ch/mentalx. Thank you. wie sich das gehört, das Closing, und ist ein richtiger Raver, und zwar von Airwave, sehr populärer belgischer Produzent, unter anderem released das seit Jahr und Tag, ich glaube sicher schon seit 20 Jahren auf Bonsai Music. Open Skin, oder so etwas, sehr grotesken Name. Naja, ich würde auf jeden Fall auch auf und die findest du natürlich gut auf srf.ch/mentlix. In einer guten Stunde findest du die komplette heutige Sendung und natürlich auch Sendungsarchiv mit älteren Shows zum gratis Download oder zum Streamen. Gehst du einfach auf srf.ch/mentlix und klickst dort auf die Rubrik Sendung. Selbstverständlich bekommst du den heutigen Podcast in einer Stunde auch auf iTunes und via Stream auf deinem Handy via SRF-Virus-App. So, es würde mich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder für dich live im Studio. Und jetzt sage ich, genieße ein Wochenende, nimm einen Regenschirm und rausgehst. Oder kuschelig dich einfach daheim. Morgens oben ist es garantiert besser. Und morgens oben laufen die wirklich coolen Partys. Wir haben ja darüber geredet in der Club Selection. Jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.